WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt, ich kann nicht verzeihen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die grundsätzlich nicht gut verzeihen können und sehr gerne mit Leuten, die eine bestimmte Tat nicht verzeihen können. Vielleicht hat man euch mal sehr krass angelogen. Vielleicht hat man euch einmal Gewalt angetan. Vielleicht hat sich jemand euch gegenüber hinterhältig verhalten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten oder ganz viele Dinge, die man nicht verzeihen kann. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, mir das erzählen möchtet, sehr gerne, meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sabine. Sabine ist 49. Hallo Sabine. Hallo Domian. Kannst du schlecht verzeihen? Ich kann, also die Taten, die an mir begangen worden sind, die kann ich schlecht verzeihen. Was ist passiert? Was ist an dir begangen worden? Also ich bin als Kind sexuell missbraucht worden von den Lebensgefährten von meiner Mutter. Mhm. Der mich geschlagen und sexuell missbraucht hat und auch teilweise gefoltert hat. Und diese Sachen kann ich nicht verzeihen. Ich war damals 5 bis zu meinen 12. Lebensjahr ging das. Ja. Und das kann ich nicht verzeihen. Ich habe viele Therapien hinter mir. Sabine, du sagtest gerade, dass dieser Mann dich auch gefoltert hat. Was ja, also der genau hat gemacht? Zigaretten aus mir ausgedrückt, Spinnen mir in den Mund gesteckt, Regenwürmer, die ich dann schlucken musste. Damals war ich ja noch, also als das anfing, war ich ja noch sehr klein. Mhm. Und das ging ja bis zu meinem 12. Lebensjahr. Mhm. Mhm. Und das kann ich halt sehr schlecht verzeihen. Und mein Leben hat sich dadurch auch sehr geprägt, dass ich in der Medikamentenabhängigkeit dann irgendwann gerutscht bin. Und lass uns doch mal in die Zeit zurückgehen. Du sagst bis vom 5. bis 12. Lebensjahr. Ja. Hat deine Mutter, glaubst du, hat die irgendetwas geahnt? Ja, die hat das gewusst. Die hat also das gewusst, die war ja teilweise auch dabei, als er mir diese Spinnen und die Regenwürmer in den Mund gesteckt hat. Bei dem sexuellen Missbrauch war sie zwar nicht anwesend, aber ich weiß, dass sie das gewusst hat. Wie hat sie denn reagiert, als sie gesehen hat, dass dieser Mann dir die Spinnen, die Regenwürmer in den Mund steckt? Gar nichts. Also das war auch insofern nie eine Mutter so für mich. Also ich hatte auch nie das Bedürfnis, Mutter zu ihr zu sagen. Also das war dann, wenn man das immer mitmacht, man wünscht sich eine Mutter. Mhm. Aber dieses Wünschen und das haben zu wollen, das ist halt zweierlei. Und ich habe gemerkt, dass ich ohne diese Frau besser dran, weil sie wollte sich irgendwann mal, bevor sie gestorben ist, mit mir aussöhnen. Wollte mit mir sprechen und hat sich mit meinem Bruder und mit den Altenheimen, wo sie dann da gelegen hat, wollte sie mit mir sprechen und da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr. Mhm. Mein Leben ist so schlecht die ersten Jahre gelaufen. Mhm. Ich hatte mehrere Rückfälle, also beim Medikamentenmissbrauch und das Das kann ich mir vorstellen, wenn man sowas erlebt hat, dass man natürlich das ganze Leben gezeichnet ist davon. Ja. Mit fünf Jahren hat es. Ich habe nicht nur Narben, so sage ich so, auf meiner Haut, sondern auch auf meiner Seele. Auf der Seele, genau. Kannst du dich erinnern an das erste Mal, als er dir das angetan hat? Wie war das? Also das erste Mal, das weiß ich, habe ich in mein Kinderbettchen gelegen. Ich hatte normalerweise mit meiner Schwester ein Zimmer. Meine Schwester ist 12 Jahre älter gewesen und sie ist nachts immer weg gewesen. Und dann kam er nachts halt immer zu mir und hat mich dann immer so angefangen, mich anzufassen und ich sollte ihn dann anfassen und alles sowas. Und das ging wirklich über mehrere Jahre hinweg. Also ich bin nachts nicht aufs Klo, vor lauter Angst, nicht aufs Klo gegangen, wenn dass ich immer gedacht habe, oh, der weiß, ich bin in diesem Augenblick wach. Und das waren so eine schrecklichen Jahre für mich. Wenn man mit fünf so etwas, wenn einem mit fünf so etwas widerfährt, versteht man ja noch gar nicht, was das eigentlich ist. Nee, das versteht man erst später. Wie hast du das denn als Fünfjährige, soweit du dich daran erinnern kannst, wie hast du das wahrgenommen, was da mit dir gemacht wurde? Also ich fand es nicht schön, weil das ist ja jetzt insofern, dass der jetzt in einen eindringt, das ist ja nicht gleich passiert, das ist ja erst später passiert, dieser richtige sexuelle Missbrauch. Aber dieses Angefasst, das war sehr unangenehm und eigentlich widerlich, fand ich das. Wie kam es dann, dass es mit 12 Jahren ein Ende fand? Also es war ein Sommer und wir hatten Sport und ich sollte mich bei diesem Sportunterricht umziehen und die Lehrerin, was die eigentlich Sportlehrerin war, war nicht da, sondern nur meine Klassenlehrerin, die das übernommen hatte damals, den Sportunterricht. Und ich wollte mich nicht ausziehen. Sie sagt, doch, es ist Sport, es ist warm und du kannst mal deine warmen Klamotten ausziehen. Da habe ich gesagt, nein. Dann ist sie mit mir in einen Raum gegangen, weil ich das nicht wollte. Und dann hat sie mir gesagt, da ist doch irgendwas. Ja, und dann habe ich gesagt, nein, dann hat sie so den Pullover so genommen und hat das dann halb gesehen. Also ich hatte nicht nur mal eben so ganz kleine Flecken, sondern ich hatte richtig geschrieben, dass ich wurde ja mit dem Gartenschlauch verprügelt und dann halb die Brandblasen, das hat man gesehen. Also das war eine aufmerksame Lehrerin. Ja, Gott sei Dank. Also heute sage ich immer, was ist denn daraus? Damals hieß die Frau Hase und das war wirklich für mich meine Rettung. Ja, was ist dann daraus gefolgt, nachdem sie das gesehen hat? Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr nach Hause. Sofort den nicht Tag mehr. Schon nicht den mehr. Den Tag schon nicht mehr, ja. Sie hat mich erstmal mit zu sich genommen, hat das Jugendamt natürlich eingeschaltet. Hast du denn bei Frau Hase auch dann gleich gebeichtet? Und Nein, das habe ich nicht. Das aber die wusste schon Bescheid. Also diese Sache, also dass da was passiert ist und wer das gemacht hat, aber jetzt, was er jetzt alles gemacht hat, das kam erst viel, viel später. Auf jeden Fall musstest du nicht mehr nach Hause gehen? Nein. Sondern bist gleich dann in ein Kinderheim gekommen? Oder? Nein, in eine Pflegefamilie. Sofort? Bin ich gekommen. Also sie hatte mich die erste Nacht behalten dürfen, bis das Jugendamt dann so eine Pflegefamilie für mich gefunden hatte. Und dann hatte mal mein Vater halb meinen richtigen Vater halb eingeweiht. Und dann bin ich dann einige Wochen später zu meinem Vater gekommen. Und das hat bei meinem Vater, mein Vater ist dann auch sehr aufbrausend geworden und hat den auch dann verprügelt. Aber damals war es für mich gut so, dass er das getan hat. Mhm. Aber irgendwann, ab einem gewissen Alter, reicht dieses Verprügeln, oder er hat das jetzt gemacht, nicht mehr aus. Ja, du ist ja was ganz Weil Eklatantes. Die Zeit damals war ja anders. Natürlich, aber dennoch, es ist ja was ganz Dramatisches vorgefallen. Gab es keine Anzeige gegen den Täter? Nein, das gab es damals nicht. Bist du dann bei deinem Vater weiter groß geworden? Ja, also ich bin bei meinem Vater groß geworden. Er hat dann auch eine Frau kennengelernt, meine Schwiegermutter. Und meine Schwiegermutter, da hatte ich wirklich eine sehr gute Stiefmutter bekommen. Die hat sich mit mir hingesetzt und Gott sei Dank ist es dann so weitergegangen. Dennoch nochmal die Frage. Natürlich, es waren andere Zeiten und die Gesellschaft war auch noch nicht so sensibilisiert für dieses Thema. Dennoch hätte doch eigentlich dein Vater Anzeige gegen diesen Mann erstatten müssen. Nee, was er gemacht hat, er hat ihm nur die ganzen Zähne rausgehauen, das hat er gemacht, aber es gab keine Anzeige. Bist du im Nachhinein sauer auf ihn, dass er ihn nicht angezeigt hat? Ja, ich hätte da besser mit abschließen können. Ja. Was ist dann aus diesem Täter geworden? Der hat sich nachher totgetrunken, also es war ein Alkoholiker auch. Ja. Als du von dem... Meine Mutter, muss ich sagen, die ist auch bis zum Schluss bei diesem Mann geblieben, bis zum bitteren Ende. Dieser Mann hat nie bei dir um Verzeihung gebeten? Nee. Im Gegensatz zu deiner Mutter, als sie quasi im Sterben lag? Ja. Und das hast du gerade ja schon angedeutet. Da hast du gesagt, nein, das kann ich nicht verzeihen. Nee, das kann ich nicht, weil ich lange Jahre medikamentenabhängig war und teilweise mein, naja, so Vertrauen und so nicht fassen kann. Das liegt alles daran mit, dass ich dieses alles durchgemacht habe. Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht mehr so genau in Erinnerung, wie du es gerade am Anfang erzählt hast. Bist du zu der Mutter hingegangen und hast dir das ins Gesicht gesagt, nein, ich kann nicht verzeihen? Also das war so, mein Bruder hatte mich angerufen, dass sie sich mit mir aussöhnen wollte. Mhm. Sie wäre schwer krank und ich sollte mir doch einen Ruck geben und irgendwann wäre doch mal Schluss. Mhm. Da habe ich gesagt, nein. Ja. Und dann hatte dieses Altenheim nochmal, wo sie lag, angerufen. Ja. Sie wäre so schwer krank und das würde ihr so auf der Seele liegen. Da habe ich gesagt, dass ich das nicht kann. Mein Leben hat sich da so durchgeprägt. Ich verstehe, du hast es quasi ausrichten lassen dann durch die Pflegekräfte. Ja, zu ihr. Genau. Mhm. Wie lange ist deine Mutter jetzt tot? Oh, da muss ich echt gesagt sagen, das weiß ich nachher nicht mehr so, aber auf also jeden Fall schon jetzt über 10 Jahre. Über 10 Jahre. Jetzt schon. Bist du im Nachhinein mit dir im Reinen, dass du ihr nicht vergeben hast? Ja, ich finde, das steht mir auch zu, auch dieser Hass. Mhm. Ich habe ja so, in darin habe ich, ich hasse ja jetzt nicht jeden Menschen, aber diese zwei Menschen, die hasse ich dadurch. Mhm. Also ich muss dir sagen, Sabine, ich kann das gut verstehen. Und ich glaube, soweit ich mich auch nur annähernd in dich hineinversetzen kann, es kann ja eigentlich niemand, der so etwas Schlimmes nicht erlebt hat. Ja. Ich hätte es, glaube ich, auch nicht getan. Diese Frau ist ja maßgeblich mitverantwortlich. Sie hätte dich ja retten können. Sie ist ja mitverantwortlich, dass du über 7 Jahre so eine Hölle durchgemacht hast. Ja, und also dann, ich weiß selber, meine Tochter hat das selber mitgemacht und ich habe meiner Tochter sofort beigestanden. Wir haben eine Anzeige gemacht, sie hat eine Therapie gemacht. Sie hat das alles gemacht, weil ich immer gesagt habe, so wie ich das gemacht habe, ich konnte diesen Täter nicht vor Gericht. Deine Tochter ist auch ein Missbrauch angetan worden? Ja. Von wem? Von einem Gartennachbar. Wir hatten so einen Schrebergarten und da wurde sie sexuell missbraucht. Das ist ja auch unglaublich. Hast du schon so etwas Schlimmes hinter dir und dann passiert deinem Kind das auch noch? Ja, genau. Das ist ja ungeheuerlich. Aber gut, da ist jetzt alles so gelaufen, wie es laufen muss. Es gab eine Anzeige und so weiter. Ja, genau. Mhm. Eine Gerichtsverhandlung. Weißt du, bezogen auf deine Mutter, wollte ich gerade nochmal sagen, es ist halt es macht sie so unfassbar klein, dass sie in dem Moment, wo ihr das Wasser bis zum Halse steht, nämlich wo sie kurz vorm Sterben steht, da wird sie dann wach. Wenn sie es noch 5, 6 Jahre vorher versucht hätte, sich bei dir zu entschuldigen, dann hätte es noch ein anderes Gewicht, wenn sie es als gesunde, klare Frau gemacht hätte. Ja. Aber selbst wenn sie auf dem Sterbebett liegt, es zu machen, ist wirklich schon jämmerlich. Ja. Ja, meine Geschwister, die haben das dann nicht so verstanden. Die haben immer gesagt, ja, aber man muss doch das mal, jetzt ist doch mal gut, das ist schon lange her. Nee, sag ich, ich trage diese Sachen, mein Leben lang trage ich diese Sachen mit. Noch eine Frage, Sabine. Du sagst Geschwister. Sind es anderen Geschwistern, ist das auch angetan? Nein. Es ist nur mir passiert. Ich war die Jüngste. Meine Geschwister sind alle um einiges älter wie ich. Und da waren auch 3 Jungs dabei und meine große Schwester ist 12 Jahre älter, fast wie ich. Hast du gesagt gerade schon, genau. Sabine, das tut mir sehr, sehr leid, was dir in deinem Leben widerfahren ist. Und ich glaube, allen Menschen, die das jetzt gehört haben, geht es genauso, dass man wirklich fassungslos ist, dass Menschen Kindern so etwas antun können. Du hast auch schon angedeutet, dass du natürlich auch schwere seelische, psychische Probleme hast und auch in Behandlung bist. Dennoch möchte ich dir zum Abschluss des Gesprächs gerne auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja, gerne. Damit das nicht so schnell hier abrupt zu Ende geht. Ich danke dir für das Vertrauen, dass du uns angerufen hast und mir das erzählt hast. Ich weiß, das ist für Opfer auch immer sehr schwer, darüber zu sprechen. Ja, ich höre deine Sendung sehr oft und auch schon sehr lange. Und wenn es mir mal wirklich ganz schlecht geht, muss ich immer sagen, hilft es mir, wenn ich dann immer weiß, da gibt es Leute, denen geht es genauso beschissen, so wie dir und vielleicht noch beschissener. Ja. Und das gibt mir eigentlich immer Kraft. Und ja, ich finde es immer immer schade, wenn die Sommerpause so lange ist und man hängt dann so teilweise so lange in der Kurve. Nun sind wir ja wieder da bis Weihnachten. Bis zur kleinen Weihnachtspause. Liebe Sabine, du legst bitte auf und Henning ruft dich gleich an und ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, dürfte ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Sehr gerne. Du sagst deine Anschrift gleich dem Henning. Ja, okay. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade mal so durch die Fernseh- und Radiowelt gezappt sein. Unser Thema heute Nacht, wir sind live hier, natürlich, wie immer. Und unser Thema heute Nacht heißt, ich kann nicht verzeihen und möchte gerne mit Leuten sprechen, denen etwas Schlimmes widerfahren ist. Vielleicht Ähnliches wie Sabine. Es kann natürlich auch eine Lüge sein oder eine andere Gewalttat oder eine Hinterhältigkeit. Und ihr sagt, das kann ich dieser Person nicht verzeihen. Nie und nimmer. Und auch gerne mit Leuten, die grundsätzlich Schwierigkeiten haben mit Verzeihen, die auch Kleinigkeiten nicht gut verzeihen können, die nachtragend sind, die nach 30 Jahren noch irgendwelche Kleinigkeiten im Kopf haben, was der Freund vielleicht da mal gesagt hat. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist David. David ist 23. Guten Morgen, David. Guten Morgen, Domian. Hallo David, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch und ich muss noch was loswerden zu meinem Alter. Gerne. Und zwar bin ich gerade mal eine Stunde 23. Ach, dann gratuliere ich dir aber ganz, ganz herzlich. Vielen Dank. Alles gut, ein ganz junges Geburtstagskind hier. Ja, okay, 23, ja, okay, ist jung. Naja, jung auch im Sinne von gerade eine Stunde erst. Genau, das hast du recht. Ich bin genau 4:04 auf die Welt gekommen. Wahnsinn. Also, ganz viel Glück wünsche ich dir. Danke. Damit du noch 100 Jahre lebst. Je nachdem, wie es mir dann geht. Gell? Ja, man weiß es nicht. 100 Jahre ist schon ein bisschen sehr viel. Voll krass. So, du hast angerufen zum Thema Verzeihen. Richtig, jawohl. Und zwar kann ich meinem Vater nicht verzeihen. Was hat der Vater gemacht? Sehr viel und sehr schlimme Sachen. Und zwar, also, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber ich versuche es in aller Kürze zu erklären. Ja. Und zwar ging es schon los in unsere Kindheit, also meine Schwester und mir, war er für uns, als wo wir Kinder waren, nie da. Also er hatte Firma gehabt und war nie da und hat sich in Dreck um uns gekümmert und hat uns auch geschlagen als Kinder und hat zum Beispiel, wenn ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe, meine kompletten Spielsachen in der Gegend rumgedreht und ist komplett ausgerastet auch und das spult sich relativ weit auch bis ins Hier und Jetzt. Und ja, hat meine Mutter betrogen, die dadurch 2 Jahre lang oder sogar ein bisschen länger in eine Nervenklinik musste. Ach du je. Damals war ich ja 16 Jahre alt und ich habe letztes Jahr schon mit dir telefoniert. Und da habe ich das auch erzählt. Und da ging's auch darum, dass einfach, ich mit 16 Jahren mein Haus komplett, also ein ganzes Einfamilienhaus alleine bewirtschaften haben müssen mit 16 Jahren, also 2 Jahre lang. Gehen wir mal zu dem Vater zurück. Ja. Zur Klärung, wir hatten gerade das schlimme Thema des sexuellen Missbrauchs. Richtig. Das gab es bei euch nicht. Nee, Gott sei Dank. Also es gab Gewalt von Seiten des Vaters und er hat sich schlichtweg wenig um euch gekümmert. Und wenn er dann mal da war, dann hat er unter Umständen zugeschlagen und das... Ja, genau. Aus einfachen Gründen, weil zum Beispiel wir eine Matheaufgabe nicht verstanden haben. Das hat er nicht verstanden, schon komplett ausgerascht. Und du hast einen gescheuert bekommen? Ja, nicht nur das, also das ging schon. Also. Ja, wie hat er dich geschlagen? Was hat er gemacht konkret? Das ist schon länger her, aber er hat richtig, also Ohrfeige auf Hintern, also bis ich dann irgendwann mal, oder auch wo ich bin von ihm abgehauen, habe mich auf die Toilette eingesperrt, hatte die Tür hinter mir eingetreten und solche Sachen einfach. Und dasselbe auch zu meiner Schwester. Wie viele Jahre seid ihr auseinander, die Schwester und du? Vier Jahre. Du bist der Ältere? Nee, ich bin der Jüngere, so, meine Schwester. Da waren das ja schlimme Situationen in der Familie mit Angst und Schrecken. Wie hat deine Mutter sich da verhalten, wenn er zugelangt hat? Also, meine Mutter, die hat es zwar mitbekommen, aber sie konnte und wollte auch nichts tun, weil ich verübe es ja auch nicht, weil ich nicht gewusst hätte, wie er dann reagiert hätte, wenn meine Mutter da eingeschritten wäre, ob sie dann auch noch was abbekommen hätte oder nicht, ja. Also, aber er hat sie auch schon mal geschlagen. Das weiß ich nicht. Ich glaube es aber nicht. Also haben wir nie drüber gesprochen. Wäre mal ein Grund, aber ich glaube nicht. Aber er war aggressiv und verbal. Ja, weil er einfach komplett runter mit den Nerven war, dadurch, dass er ist auch privat insolvent, weil er damals eine eigene Firma gehabt hat. Und es, wie gesagt, es spürt sich bis in die Gegenwart. Als meine Oma gestorben ist, haben wir, also das Erbe, wollte er nicht annehmen, weil er privat insolvent ist. Und dann geht es natürlich das ganze Geld an die Gläubiger. Und dann hat er das Erbe nicht angezogen, hat ich und meine Schwester bekommen. Und er wollte halt dann natürlich das Geld haben. Er hat auch ein bisschen was bekommen, was wir aber im Nachhinein vom Finanzamt mitbekommen haben, dass das illegal ist, wenn wir ihm Geld geben. Und das habe ich ihm dann eines Tages an einem Gespräch mitgeteilt und da ist er komplett ausgerastet und hat so Sachen wie an mir an den Kopf geworfen, wie er hatte so eine behütete Kindheit und nach dem zweiten Kind, also ich bin das zweite Kind, war die Liebe zu meiner Mutter vorbei und also es klingt eher wie so, als ob ich so ein Unfallkind gewesen wäre. Da wie lange liegt das zurück, dass er das zu dir so gesagt hat? Also das sind jetzt ungefähr 2 Jahre. Sind deine Eltern noch zusammen? Nein. Wie gesagt, mein Vater hat meine Mutter betrogen, das ist jetzt 8 Jahre her schon. Er hat auch eine neue und wohnt im Allgäu und also ich komme aus dem Süden von Deutschland her. Ich höre es ein bisschen. Daniel, David, wenn du an deine Kindheit denkst, dann ist die überschattet von diesen schlimmen Sachen. Ja. Dennoch, gab es auch mal schöne Momente mit dem Vater? Ja, aber die kann ich an einer Hand abzählen. Es sind vielleicht so 3, 4 Stück. Aber mehr ist es auch nicht. Wie hat der Vater sich euch, den Kindern gegenüber, verhalten? Zum Beispiel Weihnachten ist immer ein sehr wichtiges Fest. Also, wenn ich zurückdenke an Weihnachten, dann war das eher so, also ich habe, wie gesagt, meine Erinnerungen an die Weihnachten als Kind, da kommt er zum Teil gar nichts drin vor, richtig. Das heißt, er war nicht da, oder? Also es kann sein, dass er auch beim Arbeiten war. Meine Geburt zum Beispiel war auch nicht da, da musste er auch arbeiten. Also ich habe an Weihnachten, an alle Familien, aber mein Vater habe ich da relativ wenig in Erinnerung. Und deine Geburtstage als Kind, wie hat er sich dir da gegenüber verhalten? Zum größten Teil war er arbeiten. War auch nicht da? Nee. Jetzt bist du 23 Jahre alt. Richtig. Der Vater ist weit weg von dir, räumlich. Gab es mal den Versuch eines Sich-Aussprechens miteinander? Er hat mir gestern eine E-Mail geschrieben. Ach. Und wollte mit meiner Schwester mir zum Essen gehen. Aber dadurch, dass ich auch eine Psychotherapie und alles hinter mir habe, habe ich ihm erstmal geschrieben, dass ich, weil ich jetzt auf eine neue Schule komme und mein Fachabitur mache, und habe ich da jetzt gerade nicht wirklich den Kopf dafür und will es erstmal mit meinem Therapeuten besprechen. Das ist so ein sehr kluge Überlegung. Und wenn ich mich mit ihm treffen will, dann nur mit meinen Therapeuten in einem Raum. Er will mit euch essen gehen. Was glaubst du, was er will? Ja, also... Will er sich entschuldigen oder will er vielleicht sogar irgendwas anderes von euch? Also, mein Vater kenne, mein Vater ist ein sehr großer Schauspieler. Bei ihm ist ihm alles super, alles wunderbar, ihm geht's nicht schlecht bei ihm. Und er wird wahrscheinlich, soweit ich weiß, er wird einfach so tun, als wäre nichts gewesen und wird uns fragen und wie in der E-Mail schreiben, er hat uns lieb und alles. Und er wird einfach das überspüren und sagen, wie geht's euch, wollen wir nicht mal wieder was machen und einfach so, als wäre nichts gewesen. Was müsste er tun, damit du sagst, okay, die Vergangenheit ist Vergangenheit, wir machen einen Neuanfang? Also er müsste sich erstmal grundlegend ändern. Also für alles das, was er getan hat, müsste er also nicht mehr nur auf die Knie fallen, er müsste da, ganz ehrlich, ich möchte es eigentlich auch gar nicht, aber da müsste ganz schön viel passieren und er aus seiner Haut kommen und er müsste die Veränderung ja auch zeigen und vorleben. Ja, richtig, nur es zu sagen, reicht ja gar nicht aus. Genau. Da muss irgendwas geschehen, wo du ihm dann auch wirklich glaubst. Ja, das ist das Schwierige bei meinem Vater, dadurch, dass er so sehr gut, sehr überzeugend sein kann und einem sehr schnell seinen Stempel aufdrückt, ist das für mich unvorstellbar, weil ich immer nie weiß, ob er das wirklich meint. Ja. Und oder ob es nur Geschauspiel, ob das bloß Spielerei ist. Ja. Und nur damit sein Ego ist gepusht, ja, ich hab's wieder geschafft, meine Kinder sind wieder bei mir und alles ist wieder gut, aber. Du bist, hast du gerade gesagt, in therapeutischer Behandlung, das ist eine Folge von dieser schlimmen Kindheit. Ja, also da ist relativ noch viel passiert. Zum Beispiel bei mir hat's, wo ich damals die Zeit lang alleine gewohnt hat bei mir gebrannt zu Hause und da habe ich es gerade so aus dem Haus rausgeschafft, alleine, weil ich alleine gewohnt habe, wie habe ich es gerade so rausgeschafft. Und das schaukelt sich so die 8 Jahre mit hoch, weil wenn man, wie gesagt, im Jugendlichen, in der Pubertät, wo das war, da niemanden hat, der wo einem ein bisschen beiseite steht, dann haut einen alles relativ schnell um und das ist auch mit vielen Freundinnen die Beziehung vorbeigegangen. Und ich bin immer so erschüttert, wenn ich das so hier höre, jetzt in deinem Fall auch, und gerade bei Sabine war es ja ähnlich, wenn jemand schon ein schweres Schicksal hat, dann haut das Schicksal nochmal zu und lässt das Haus verbrennen und du gerätst nochmal in Todesangst. Richtig. Also das ist auch ganz schrecklich, dass es dann manche Menschen wirklich doppelt und dreifach trifft und manche haben das große Glück und kommen fröhlich durchs Leben und nichts passiert. Denke ich mir auch oft, wenn ich so Familien sehe, wo alles noch so toll ist, dann denke ich so, was habt ihr für ein Glück, das können die dass gar nicht meine wertschätzen. Familie noch so intakt ist und dass da alles funktioniert. Du hast noch guten Kontakt zu deiner Mutter? Ja, ich wohne mit dir noch zusammen in meinem Haus. Ah, das ist ja gut. Hört auch gerade zu. Hallo Mama. Hallo Mama von David. David, du sagst gerade, dass du dein Fachabitur nachmachst. Richtig. Was sind deine Pläne? Wohin möchtest du? Also, mein Plan ist, also nach diesen 2 Jahren, Musiktherapeut zu werden, also zum Studieren. Musiktherapie, weil ich Musik mein Leben ist und ich viele Instrumente spüre. Ich durch mit meinem Psychotherapeuten das auch gemerkt habe und allgemein viel mit Menschen gern mache. Dass ich das machen will und ich auch ein Praktikum in der Behindertenwerkstatt mache jetzt auch nebenzu. Also das ist und es einfach so viel Spaß macht mit Leuten und zum Helfen und einfach zum Zeigen, dass auch wenn ich eine krasse und schlimme Sachen erlebt habe, dass ich einfach anderen helfen kann und zu sagen, hey, euch muss es nicht so gehen. Ja, finde ich eine sehr gute und sehr schlüssige Erklärung auch. Und vor allen Dingen wirst du sehr ernst genommen von Menschen, die auch ein schweres Schicksal hinter sich haben, weil du weißt, von was die reden. Genau. Ich möchte dich zum Schluss noch eine ernste Frage fragen. Bitte, ja. Ich hörte gerade daraus, dass es sehr schwer ist, dem Vater zu verzeihen. Da müssten schon wahnsinnige Dinge passieren. Ja. Ist die Distanz zu deinem Vater so groß, dass es dir, würde er jetzt sterben, egal wer? Ich bin ganz ehrlich, das interessiert mich nicht. Er interessiert mich nicht. Das wird mir ja sowas von egal sein. Bin ich, also hart es klingt, aber nein. Mhm. Er ist mein Erzeuger, so sagt es meine Mutter auch immer. Mehr ist er nicht. Lieber David, schönen Gruß an deine Mama. Ja. Tollen Geburtstag heute noch. Danke. Und viel Erfolg mit deinen beruflichen Plänen. Alles so wird, wie du es möchtest. Und wie gesagt, den Weg, was ich hinter mir habe, mit dem Selbstbewusstsein, da sage ich das auch noch. Kann nichts mehr schiefgehen, das glaube ich auch. Alles Gute, David. Ja, witzig dir. Tschüss, auch. Ciao. Mach's gut, ciao. Tschüss. 1.29 Uhr haben wir, gleich 1.30 Uhr. Unser Thema heute Nacht heißt, ich kann nicht verzeihen und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, denen etwas Schlimmes widerfahren ist und dieses nicht verzeihen können oder die generell so gepolt sind, dass sie eigentlich auch Kleinigkeiten nicht gerne verzeihen und eigentlich nachtragend sind. Hier ist Maurice. Maurice ist 19. Guten Morgen, Maurice. Guten Morgen, Domian. Hallo, Maurice. Was ist bei dir passiert, dass du nicht verzeihen kannst? Es war vor 2 Jahren, da war ich bei meiner ehemaligen Freundin, also bei meiner damaligen Freundin, und es war nachts. Ich kam halt nicht mehr nach Hause, also ich muss sagen, ich komme aus Dortmund, und es fuhr halt keine Bahn mehr zurück nach Dortmund von Hamm. Ja. Und dann habe ich geguckt, dass ich irgendwie ins Stadtzentrum komme, weil meistens ist im Stadtzentrum ja auch nochmal ein Bahnhof. Und ja, irgendwann hielt dann ein PKW neben mir und der Fahrer hat mich gefragt, ob ich, wo ich denn hin möchte. Und aber du hattest den nicht angehalten, er hat von sich aus gehalten. Genau, er hat von sich aus gehalten. Und da ich zu dem Zeitpunkt so frustriert war, weil ich einfach nur noch nach Hause wollte, dachte ich mir nichts dabei und bin halt eingestiegen. Ja, dann sind wir durch die Gegend gefahren. Der war alleine im Auto? Er war alleine im Auto. Hat mich halt gefragt, ob ich irgendwie ein Bier möchte oder so. Und ein Bier wollte ich nicht. Wie alt war der Mann? Das war ungefähr um die 40. Also ein genaues Alter habe ich jetzt nicht. Ja, okay. Hat er mich gefragt, ob ich mit ihm vielleicht ein bisschen halt Marihuana rauchen möchte. Mhm. Und da ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausprobiert hatte, also bis dahin habe ich es noch nicht ausprobiert, wollte es aber ausprobieren, weil viele meiner Freunde es schon gemacht haben und halt so viel auch schon darüber erzählt haben, dachte ich mir auch nichts Böses dabei. Also ich muss sagen, ich war sehr naiv. Mhm. Mhm. Und du wolltest ja nach Hause. Ja, aber ich habe mir so gedacht, gut, wenn ich jetzt schon so lange nicht zu Hause war, dann kann ich auch noch ein bisschen warten. Ja. Und dann hast du geraucht mit ihm. Genau. Das Problem war, ich hatte halt auch noch keine Erfahrung damit. Mhm. Ich wusste nicht, wann das wirkt, wie das wirkt. Mhm. Ja, und halt, wir sind dann zu ihm irgendwie in seiner Gartenlaube gefahren. Mhm. Haben uns da halt hingesetzt. Er hatte so eine Couch. Und ja, dann hat er angezündet und ich habe es dann, also ich habe ungefähr 3/4 davon geraucht, weil ich mich gewundert habe, warum das nicht wirkt. Weil ich hatte halt keine Erfahrung damit gehabt. Und irgendwann kam es dann wie ein Schlag und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mir war total schlecht, also ich hatte wirklich richtige Kreislaufprobleme. Mhm. Er fing dann an, mir den Rücken zu streicheln und irgendwann auch über die Beine, also... Das hast du noch mitbekommen? Das habe ich mitbekommen. Also ich habe alles mitbekommen, ganz klar, aber ich konnte mich halt nicht bewegen. Ja. Was hat er dann weitergemacht? Ja, er hat mich halt gestreichelt, beziehungsweise hat er gesehen, dass es mir nicht schlecht ging. Und mich hat das zuerst nicht interessiert, bis er halt immer weiter Richtung Intimsphäre gegangen ist. Mhm. Und ich kann vom Glück sagen, er ist mir nicht an meine Genitalien oder so gegangen, aber er wurde mir halt schon zu intim. Mhm. Er hat mir dann angeboten, mir für Geld einzublasen, was ich auch abgelehnt habe. Mhm. Also er wollte sich an mir vergehen. Also er wollte ihr Geld geben, wenn er die einblasen dürfte, könnte. Ja, okay. Mhm. Und ich wollte das nicht, weil ja, mich hat das halt auch erstmal, ich kannte den nicht und ich bin auch voll hetero, also nichts gegen Homosexuelle, da habe ich nichts gegen, aber... Gut, das war ja nun eine ganz andere Nummer, was er da wollte. Genau, und das wollte ich halt nicht. Mhm. Hat er das denn dann wirklich alles so respektiert und dich in Ruhe gelassen? Zum Glück respektiert. Er hat mich immer wieder weiter gestreichelt, auch wenn ich das nicht wollte. Und irgendwann hat er dann auch nachgegeben und hat mich dann halt auch zum Bahnhof gefahren. Ah. Und ja, er meinte dann, er muss eben nochmal zur Sparkasse dann und holt mir dann Geld. Ob er es gemacht hat, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich bin nämlich so schnell wie möglich auf dem Bahnsteig hoch. Er wollte dir Geld, er wollte Geld holen für dich? Ja, ich denke aber, es war nur eine Ausrede, damit er so schnell wie möglich auch wegkommt. Ach so. Bevor ich da irgendwelche Zeugen zuhole. Ach so. Mhm. Und deswegen, aber aus Angst, dass er doch mal wieder kommt, bin ich schnell auf dem Bahnsteig hoch. Mhm. Und ich hatte halt das Glück, dass dann halt nach Dortmund wieder eine Bahn zurückfuhr. Und da war er wahrscheinlich schon früher morgen, war da mittlerweile, oder? Ja, ich hatte kein Zeitgefühl mehr, also ich kann noch nicht sagen, wie viel Uhr es war. Also eine üble Geschichte, aber noch Glück im Unglück gehabt. Das hätte auch viel böser ausgehen können, das Auf Ganze. Auf jeden Fall. Jetzt heißt ja unser Thema, ich kann nicht verzeihen. Ja. Das heißt, diesem Mann kannst du das nicht verzeihen, was der da gemacht genau, hat. Genau, weil es, man fährt nicht einfach irgendwie nachts, und hält dann bei Leuten an, die da so rumlaufen. Mhm. Und zumal nur noch bei Minderjährigen, also ich war da noch minderjährig. Mhm. Und bietet denen dann halt an, einen zu blasen. Mhm. Also, was macht absolut, man? Absolut. Kann ich für mich natürlich nachvollziehen. Eine Sache, die für mich so nicht begreifbar ist. Ich muss dir nur sagen, Maurice, als du das gerade angefangen hast zu erzählen, hatte ich die Befürchtung, dass es noch schlimmer wird. Und ich bin froh, dass es noch so mehr oder weniger glimpflich ausgegangen ist. Ja, da bin ich auch froh drüber. Aber das ist auch wieder ein gutes Lehrstück dafür, dass man, auch wenn man irgendwie ein bisschen durch den Wind ist oder so, dass man um Gottes Willen nachts nicht irgendwie irgendwo einsteigt in ein Auto, auch wenn... Genau. Ja. Davor habe ich bis jetzt auch immer jeden dann gewarnt. Mhm. Ich gehe davon aus, dass du diesen Typ nie wieder auch zufällig gesehen hast, irgendwo im Wohnbiet. Nein, um Gottes Willen, ich war auch seitdem nicht mehr in Hamm. Danach ging das auch mit der Beziehung in die Brüche und das war's dann halt. Maurice, danke für deine Geschichte. Und auch das ist völlig verständlich, dass du sagst, dass du da nicht großherzig sein kannst. Naja, so schlimm wäre es ja auch nicht. Es war ein richtiges Arsch, der das da mit dir gemacht hat. Und das geht einfach überhaupt nicht. Das verstehe ich. Maurice, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, könnte ich noch ein Autogramm kriegen auch? Gerne, rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, danke. Tschüss, Maurice, ciao. Tschüss. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns. Zum Thema Verzeihen. Michel. Ja. Hallo Michel. 46, ja. Guten Morgen. Ja. Ja, so. Bei mir geht es eigentlich darum, ich kann meiner ehemaligen Pflegemutter und ihrer besten Freundin nicht verzeihen. Was haben die beiden Frauen gemacht? Ja, bei mir geht es eigentlich ja um Kindesmissbrauch, wenn man es so will. In dem Alter sehe ich mich noch als Kind, als 13-Jähriger. Und das heißt, die beiden Frauen haben einen sexuellen Missbrauch an dir, dem Jungen, begangen? Ja. Da warst du 12, 13 Jahre alt? 13, ja. Also meine Eltern sind verunglückt beim Autounfall und ich bin mit 13 und ja nicht ganz 13,5 zu meiner Pflegefamilie gekommen, weil meine Großeltern damals für zu alt befunden wurden vom Amt. Und naja, dann kam ich, wie gesagt, zu der Pflegefamilie. Wie viele Jahre warst du bei der Pflegefamilie? Nicht lange, insgesamt mit 15,5 ungefähr. Ja. Nicht ganz 16 bin ich dann weg und habe dann auch vom Jugendamt das erste Mal meine eigene Wohnung bekommen. Ist dieser Missbrauch einmal vorgekommen oder mehrfach? Nein. Das war eigentlich gängige Praxis. Also eigentlich, solange du da in dieser Familie warst, haben die Frauen das gemacht. Genau haben die mit dem jungen, pubertierenden Mann, kann man nicht sagen, mit dem Jungen? Was haben die mit dir gemacht? Ja, anfing, das erste halbe Jahr war alles schön und gut. Ihr Mann war als Berufssoldat dauernd unterwegs. Sie war permanent alleine, frustrierte Hausfrau, sag ich jetzt mal. Mhm. Ihre beste Freundin, ihre Busenfreundin, die war also tagtäglich da. Mhm. Ja, die gehörte da quasi zum Haushalt. Mhm. Die war immer sehr nett, sehr freundlich und ja, so freundinmäßig, ne? Und unterstütze einen auch immer mal, wenn die Pflegemutter einmal wegen irgendwas vorhatte, ne, dann sprang sie einen zur Seite und machte einen auf gute Freundin. Lange Rede, kurzer Sinn. Das fing dann an mit so Doktorspielchen. Ursprünglich es war der Badezimmerschlüssel weg. Wenn ich baden war, dann musste sie immer Handtücher bringen und so eine Sachen. So fing das an. Dann mit Untersuchungen, weil ihr eigener Sohn irgendwie Wanderhoden hatte und so weiter. Mhm. Das ganz schleichend. Mhm. Wohin eskalierte es dann? Was haben die Frauen mit dir dann gemacht? Bis ging dann letztendlich da, lief dann darauf hinaus. Ich hatte es auch schon zu deinen Kollegen gesagt, ich nenne das heute das Spiel Guter Kopf, Böser Kopf. In dem Fall war meine Pflegemutter der böse Kopf und ihre Freundin die verständnisvolle, die einfühlsame und so weiter und so fort. So, letztendlich lief es darauf hinaus, dass ihre Freundin mich eingeritten hat, sage ich jetzt mal so, überspitzt. Eingeritten? Ja, mal eingeführt hat in die Materie, ja. Weil ich war ja jungfräulich, hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Also sagen wir es mal konkret, haben diese Frauen dich zum Geschlechtsakt gezwungen? Ja, wobei also meine Pflegemutter weniger auf Penetration stand, sondern permanent Wert drauf legte, dass ich sie eben oral befriedige. Mhm. Das heißt also, ich kann mir die Szene vorstellen, da ist der Junge, der ist 12, 13, 14 und die beiden Frauen, ihr seid alle nackt ausgezogen und es kommt zu... Nee, also das war nicht so, dass die zu dritt, das habe ich eben auch schon gesagt, also es gab da kein dieses diese Dreierrolle oder so, die gab es nicht. Ach so, du warst immer nur mit einer Frau dann zugange. Ja, genau. Eigentlich ging es darum, was ich damals als in dem Alter nicht geschnallt habe und auch viele Jahre später nicht geschnallt habe. Ich habe jahrelang die Freundin immer noch als meine eigentliche Freundin angesehen, ja, mhm. oder als die mir gut zugetane Person, mhm. Und habe erst später begriffen, dass die Teil dieses abgekarteten Spiels war. Ja. Nur mal dass man das begreift. Wie alt waren die Frauen damals, als du 12, 13, 14 warst? Ich müsste jetzt so 31 und 4, also ihre Freundin war ein bisschen jünger, sie musste 34, 35 gewesen sein, mhm. meine Pflegemutter, und ihre Freundin, die war so 3, 4 Jahre jünger wie sie. Wie hast du das denn damals empfunden, wenn du deine Pflegemutter oral befriedigen musstest, als 12-, 13-Jähriger? Was ist da in dir vorgegangen? Ganz natürlich Ekel, Abscheu, sag ich mal. Und irgendwann habe ich das so über mich ergehen lassen. Das heißt, ich habe meinen Dienst erfüllt, weil ich dann wusste, dann ist sie zufrieden, lässt mich in Ruhe, ich krieg, was ich will. Also so banale Dinger wie Ausgang, um ins Schwimmbad zu gehen und so weiter und so fort. Ja, solange ich ihr gefällig war, war sie freundlich zu dir. Ja, war sie freundlich. Es ist also nie so gewesen, dass ich da irgendwie mit körperlicher Gewalt oder Gewaltandrohung. Ja, das hört man ja oft, dass die sexuelle Gewalt, die von Frauen ausgeht auf Kinder, unter Umständen viel subtiler ist als die sexuelle Gewalt, die von Männern auf Kinder ausgeht. Aber sie ist nicht minder schlimm, sie ist nur subtiler. Ich habe das, und das ist nämlich der springende Punkt. Ich habe das nämlich über Jahre selbst gar nicht als Missbrauch eingestuft, sag ich jetzt mal. Ich wusste, dass da irgendwie nicht was, ne, altersmäßig schon nicht in Ordnung war, und von wegen, und sie war ja meine Pflegemutter und von wegen und Schutzbefohlen und ne. Aber wie alt warst du, als du begriffen hast, da ist dir Übles widerfahren? Ja, das kam eigentlich erst so mit 20, 21. Mhm. So, und ich habe zwischenzeitlich mal das Thema mal angesprochen, und da musste ich mir so dumme Sprüche anhören, ey, geil, ne, reife Frau auf dem Segelschiff, da lernt man das Segeln und so blöde Dinger, weil ich habe das dann auch später so mitbekommen, dass Missbrauch, der an Jungen durch Frauen begangen wird, ja, nicht als solcher ausgelegt wird, ja. Da müssen sich die Jungs quasi schon bedanken, dass sie in die Materie eingeführt wurden. Ja? Noch eine Frage, Michel, zu der Freundin von deiner Pflegemutter. Das klang gerade so. Hast du das als weniger schlimm bei ihr empfunden, also weniger eklig, als bei der Pflegemutter? Ja, muss ich eingestehen. Sie war, wie gesagt, diejenige, die mich quasi entjungfert hat, sagen wir es so, mich in die Spielarten eingeführt hat, mir alles gezeigt hat und so weiter und so fort. Wie war sie denn? Sehr einfühlsam und sehr nett und also überhaupt nicht irgendwie böse oder brutal fordernd. Im Gegenteil. Sie war sehr, sehr, sehr zärtlich und ja. Ich verstehe. Dennoch ist es ein sexueller Missbrauch an einem Kind, und da gibt es gar nichts zu beschönigen. Hast du später als erwachsener Mann Kontakt nochmal zu diesen Frauen aufgenommen und hast mit denen darüber gesprochen? Ganz ehrlich, nein. Ich bin dann auch später weggezogen und hatte das über Jahre ich bin Weltmeister im Verdrängen, ja. Mhm. Also ich kann Sachen ganz gut verdrängen. Mhm. Und hatte das dann jahrelang wirklich weg. Mhm. Aber immer wieder kommen dann so auch in späteren Beziehungen kamen dann immer wieder so Sachen hoch. Mhm. Und es kam dir die Erinnerung, als du unser Thema gehört hast, das kann ich nicht verzeihen, da kamen dir diese Geschichten wieder in den Sinn. Ja, eigentlich regelmäßig. Ich höre dich regelmäßig und du hattest schon mal dieses Thema, ne? Mhm. Missbrauch durch Frauen und Mütter und wie auch immer. Da kam ich leider nicht dazu, aus beruflichen Gründen. Dann hatte ich mal eine gehört, die, ich habe den Namen vergessen, ist ja auch egal, die stand darauf, sich mit Sperma einzureiben, mhm. ja. Die meinte, dass das eine gute Hautpflege mhm. ist, von hin und her. Mhm. Und da wollte ich mich auch schon mal melden, weil das nämlich so ein Spleen meiner Pflegemutter war, ja. Ach, die hat die sich mit deinem Sperma hat die sich eingerieben? Ja, also das holt alles ein bisschen weit aus, die war mal Model, mhm. so. Und legte sehr viel Wert auf ihr Aussehen und gerade ihr Dekolleté und ja, und sie das hoffte, war ihr Ein und, und, sie, ihr Ein und sie, alles. Sie hoffte wahrscheinlich, dass das Sperma die Haut strafft. Ja, genau. Und mhm. mir gegenüber tat sie immer so wie unhygienisch und ne, mhm. Schmuddelig und hin und her und ikitikit mhm. und tatsächlich war sie da hinterher wie der Teufel hinter der Seele, mhm. Um sich dann damit, Michael, das Dekolleté einzureiben mh. Oder wie auch immer. Michael, kannst du für dich sagen, das ist wahrscheinlich schwer, aber ich frage dich das trotzdem, inwiefern diese Erlebnisse mit diesen Frauen deine Sexualität geprägt, verändert, manipuliert haben? Das war ja so der Punkt, wo ich dann später immer wieder dran hängen geblieben bin, beziehungsweise dass das immer wieder hochkam. Was ich bis zum heutigen Tag nicht kann, ist zum Beispiel Masturbation. Mhm. Ist bei mir unmöglich. Geht nicht. Mhm. Das hängt damit zusammen. Ja, das hängt damit zusammen, weil meine Pflegemutter, wie gesagt, das immer von mir verlangt hat, mhm. dass ich das praktiziere, während ich sie oral befriedige. Ich verstehe. So. Wie gesagt, das ist bei mir so ein Kopfding, geht nicht mehr. Mhm. Überhaupt nicht. Bist du in einer Beziehung jetzt, heute? Momentan nicht. Wobei ich Beziehungen hatte, wo meine Partnerin darauf, die hatte den Spleen, sag ich jetzt mal, sie stand drauf, sich selbst zu befriedigen vor mir und erwartete dann im Umkehrschluss von mir, dass ich das vor ihr eben auch mache. Ja? Und das ging eben nicht. Und das ging eben nicht. Und dann kommen so eine Sprüche, du liebst mich nicht, du vertraust mir nicht und hin und her. Lieber Michael, jetzt schweifen wir so ein bisschen ab, aber das gehört natürlich auch zu der Geschichte dazu, das ist mir schon klar. Ich möchte dir noch etwas sagen zum Schluss. Ich möchte dir meinen Respekt aussprechen, weil ich weiß, auch aus der Erfahrung aus dieser Sendung, dass das gerade Männern schwer fällt, noch schwerer fällt, über einen sexuellen Missbrauch durch Frauen zu sprechen, als es vielleicht Frauen schwerfällt, über einen sexuellen Missbrauch durch Männer zu sprechen. Ich danke dir sehr für das Vertrauen und möchte dir auch sehr gerne jetzt noch ein Gespräch mit meinem Psychologen, mit dem Henning anbieten. Ja, das ruft der mich dann an? Der ruft dich gleich an und ich habe die ganze Zeit gehört, du bist im Auto, ne? Ja, ich bin unterwegs. Fahr bloß vorsichtig und komm gut an, wo du ankommen willst. Ja, kein Problem. Und du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar, okay, danke. Michael, alles Gute, tschüss. Ciao. Weiter. Dankeschön. Und hier geht's weiter mit der Susanne. Susanne ist 52. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Susanne. Ja, was kannst du nicht verzeihen, Susanne? Ich kann diese Taten, die mir mein Schwiegervater angetan hat, nicht verzeihen. Er ist mittlerweile verstorben. Ja. Ich bin 52, 82 habe ich meinen Mann kennengelernt und von da an hat mein Schwiegervater schon immer ein Auge auf mich gehabt irgendwo, hat mich kontrolliert und wir waren damals jung verheiratet, Kinder waren noch nicht da, aber finanziell war es schlecht. Also Auge auf dich haben heißt, er war scharf auf dich. Ja, genau. Ja. Mhm. Er hat mich kontrolliert, wann ich als Frau. Wir wohnen in einem Haus, oder haben gewohnt, er im 6. Stock, mir im 7. Stock. Mhm. Und es ist ständig kontrolliert worden, wann ich komme, wann ich gehe. Ich könnte doch mal runterkommen zu ihm und ja. Gab es zu der Zeit auch eine Schwiegermutter? Eine Schwiegermutter gab es auch und da hat er mir auch gesagt, da läuft sexuell nichts mehr und ich hätte so einen tollen Busen und so tolle Figur. Ja, okay. Also, dann ist er sehr offensiv an dich rangegangen. Das ist richtig, ja. Da war ja ganz klar, wenn er solche Sprüche bringt, was er will. Wie hast du als junge Frau darauf reagiert? Ich kannte meinen Schwiegervater ja schon, weil er mit meiner Mutter auch schon einmal, mit meiner Mutter, ne? Er hat immer so Febel gehabt, Frauen generell. Er ist der Große und er packt überall, ne? Und wie gesagt, dann ist dann das Angrabschen nochmal losgegangen und Susanne, so könntest du doch einmal. Und mit der Mutter läuft nichts mehr. Finanziell schaut es ja auch nicht so gut bei euch aus. Ja. Also er hat dich sogar angefasst. Genau. Es war halt dann generell eigentlich am Wochenende, wo er gesagt hat, die Mutter ist im Bad, Susanne, komm runter, kannst mir die Zehennägel schneiden, das war mir die Ausrede. Und dann musste ich zu ihm mit aufs Sofa und dann hat er meine Hand genommen und an sein Teil dann. Und ich soll ihn doch befriedigen. Und einmal drinnen in der Falle, dann kommst du nicht mehr raus. Ich konnte das erste Mal überhaupt nicht glauben, was ich gemacht habe. Das zweite... Moment, du hast es gemacht. Ich hab's gemacht. Warum? Ja. Und dann... Warum? Auf einer Seite, weil ich eine schlechte Kindheit hatte. Er war Vaterfigur für mich. War eigentlich froh, dass ich in der Familie von meinem Mann akzeptiert wurde. Da ist er losgegangen. Und dann war ich in der Spirale einfach drin. Weißt du, ich habe gerade schon gedacht, spätestens als er diese komischen Sprüche losgelassen hat, oder allerspätestens, als er dich sogar irgendwie berührt hat, warum hast du deinem Mann davon nichts erzählt? Weil mein Mann mir das nie geglaubt hätte. Warum glaubst du das? Weil ich weiß, es waren Sachen, wo ich mein Mann mir arbeiten auswärts war. Mein Schwiegervater hat den Schlüssel gehabt, der konnte oben sperren bei uns, war da gestanden, habe gesagt, Jürgen, komm jetzt heim, habe ich gesagt, dein Vater steht da, der belästigt mich. Da hat er gesagt, nun, glaube ich nicht. Dann nimm mal den Schlüssel ab und ja. Der Vater war das Heiligtum, genauso wie bei meinen Kindern, der Opa das Heiligtum war. Okay, der Vater war das Heiligtum. Dein Mann hat dir nicht geglaubt. Das hast du deinem Schwiegervater einmal, den hast du befriedigt. Und dann warst du in der Spirale drin. Das heißt, es ging dann weiter? Es ging eigentlich wissentlich weiter. Du hast ihm immer nur mit der Hand, hast du ihn befriedigt? Genau. Er wollte zwar dann einmal sagen, Mensch, wir könnten doch am Meer. Habe ich gesagt, nee, Franz, also nicht. Einmal in der Woche, wie viele Jahre? 20. Wie bitte? Ja, 20 Jahre. Ich habe 82 geheiratet, dann sind die ersten Kinder gekommen. Dann war die Angst da, dass er meinen Kindern, denke mal, bevor der Opa an die Kinder, nee, das wollte ich nicht. Oder der Gedanke war bei mir im Kopf, dass er sich vielleicht an den Kindern irgendwie dann nochmal vergreift oder so. Aber Susanne, du bist eine selbstbewusste 52-jährige Frau. Da muss man doch irgendwann auf den Tisch hauen und sagen, Schluss, aus, ich mach's nicht mehr, dann gehe ich lieber. Das ging nicht, weil die ganze Familie gegen mich, die hätten mir das nie geglaubt. Ja, egal. Weg. Ja, mittlerweile ist er verstorben und nach dem Tod war ich froh. Da konnte ich dann reden. Da habe ich meinem Mann auch gesagt, habe ich gesagt, Jürgen, es geht so nicht mehr. Du hast dem Mann das erzählt, was 20 Jahre passiert ist? Ja. Alles, auch was du mir gerade erzählt hast? Nee. Nochmal, 20 Jahre, fast jede Woche hast du ihm einen runtergeholt. Ja. Man muss es jetzt auch so salopp sagen, weil so war es ja auch. Hat er dir dafür irgendwas, einen Dank gegeben? Hat er dir Geschenke gemacht? Oder? Nee, das war halt einfach nur zwischendurch mal 50 Euro oder Mark damals oder kannst du was kaufen drum. Und aber mir ist nicht ums Geld gegangen. Ich war einfach froh, wenn die 5 Minuten oder 10 Minuten rum waren, dass ich wieder in meine Wohnung hoch konnte. Achso, im Prinzip hat das sogar noch ein bisschen bezahlt dann. Ja. Und meine Angst war einfach wegen der Kinder, weil ich habe zwei Töchter. Die eine ist jetzt 26, die andere ist 20. Aber wie schmutzig muss man sich vorkommen, wenn man sowas macht? Ich komme sehr schmutzig vor. Ja. Aber ich kann es nicht mehr ändern. Ist mir klar, jetzt kannst du es nicht mehr ändern. Ich versuche das nur zu verstehen, warum du das so lange gemacht hast. Das verstehe ich selber nicht, weil ich die Angst einfach hatte. Ich habe einfach Angst gehabt, dass mir niemand glaubt. Und dann, nach dem Tod habe ich dann mit meinem Mann gesagt, Jürgen, weil ich habe in meinem Mann immer meinen Schwiegervater gesehen und der hat die gleiche Art gehabt, nur auf die Schnelle den Sex. Da habe ich gesagt, nee, ich kann es nicht. Da habe ich gesagt, du weißt doch gar nicht, was dein Vater mir angetan hat. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann suchen wir mal die Wohnung, dann ist die Ehe auseinander nach 30 Jahren, der Meier ist jetzt 32 Jahren, 30 Jahren ist er ausgezogen, aber ich kann es nicht mehr. Sag mal, ja? Ich muss was fragen, du hast deinem Mann gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was dein Vater mir angetan hat. Ja, aber er hat nicht darauf reagiert. Genau, da hätte er sofort sagen müssen, Moment mal, was hat denn mein Vater dir angetan? Ja, aber er hat nichts gesagt, er hat gesagt, Jürgen, es geht nicht mehr, habe ich gesagt, es geht nicht mehr. Ja, bist selber schuld, hat er gesagt. Wer ist nicht runtergegangen zu ihm? Jetzt bist du getrennt von deinem Mann. Wir sind getrennt seit 2 Jahren. Wissen deine Kinder, was da passiert ist früher? Die Kleine weiß es, die Kleine, die Große auch so, aber ich habe das ja dann, weil der Opa war immer das Heiligtum, ne? Der Opa, ne? Und wie klein ist denn die Kleine? Wie alt ist die Kleine? Die ist 20. Die ist 20. Und der, ja? Hast du das im Detail erzählt? Auch mit Nein, das war, die ist ja selber psychisch krank. Die hat zwanghaftes Händewaschen und ist magersüchtig. Mhm. Und, gut, dann verschone sie. Bei uns war immer Stress und irgendwann hat gesagt, ja, der Opa, habe ich gesagt, wenn du wüsstest, was der Opa für ein Schwein war. Und sagt, warum? Das ist im Streit rausgekommen, habe ich gesagt, du weißt gar nicht, was der mit mir gemacht hat. Ne? Hast du dich denn in diesen 20 Jahren bei irgendjemandem mal aussprechen können? Nee. Du hast das alles in dich hineingefressen? Ich hab niemanden sagen können. Wem hast du das überhaupt schon mal so im Detail erzählt? Wie niemanden. Jetzt? Niemanden. Also uns jetzt gerade zum ersten Mal? Mhm. Und meinem Mann habe ich es jetzt gesagt, aber nicht so ausführlich. Nicht so ausführlich, ja. Ich hab das niemanden gesagt. Susanne, wie gehst du denn heute mit diesen schlimmen Erinnerungen um? Ich weiß überhaupt nicht, für mich sind die Männer alle Schweine, das ist einfach. Ich kann normales Leben mehr führen. Ich sage ja vielleicht, deswegen jetzt dann die Abneigung zu meinem Mann. Das ist auch jeder Mann, der mich anspricht, oder ich kann es nicht. Ich weiß es nicht. Machst du dir Vorwürfe? Vorwürfe? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Geht's dir seelisch? Würdest du sagen, dass es dir seelisch schlecht geht? Mir geht's nicht. Dir geht's mies. Sau schlecht. Mhm. Weil, wie gesagt, ist die Ehe und das Kind jetzt und alleine jetzt da stehen. Mhm. Aber wie gesagt, der Schwiegervater in Tod habe ich hier ihn auch noch mit begleitet. Da war ich ja da, er wollte mich zum Schluss. Und da habe ich gesagt, okay, Susanne, das ist jetzt vorbei. Er stirbt, ich bin dabei, das mache ich. Was hast du denn für diesen Schwiegervater überhaupt denn in all den Jahren empfunden? Einfach nur ekel, einfach. Aber ich bin ein Mensch, der hilft, wenn er sagt, wenn er im Sterben liegt und braucht mal Hilfe, muss ins Krankenhaus, dann bin ich gefahren. Habe ich gesagt, okay, ich fahre. Ihr wollt mit dabei haben? Okay, ich mag's. Das eine lässt mit dem anderen noch nicht. Also, eine schwierige, sehr schwierige Geschichte. Für mich so nicht nachvollziehbar. Aber jetzt ist die Vergangenheit ist, wie die Vergangenheit eben ist. Und jetzt muss man nach vorne gucken und in die Gegenwart. Susanne, ich möchte, dass mein Psychologe nochmal mit dir spricht. Mhm. Ich glaube schon, dass du dir Hilfe holen musst. Da muss was passieren. Was also, hat dich groß helfen können? Wir rufen dich mal an und gucken mal weiter, okay? Okay, ne? Danke dann. Alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung zum Thema Verzeihen. In der Technik Daniel Paulmann. Morgen freie Themen nach 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao, ciao.